Der gedankliche Antipode dazu ist die Idee der sozialistischen Nihilisten, dass er ein Gedankenverbrechen begangen hat. Denn er hat sich eigenmächtig auf die Suche nach der Wahrheit gemacht, anstatt mit gebeugtem Haupt die unendliche Weisheit der Planer dankbar in Empfang zu nehmen. Diese behaupten zwar, so etwas wie Wahrheit existiere nicht, wähnen sich dennoch selbst im alleinigen Besitz derselben. Es ist auf den ersten Blick klar, wie und warum dies im Kern eine Auseinandersetzung um die menschliche Freiheit ist. Wir müssen für das Verständnis dieses Problems unterscheiden zwischen der Natur des Menschen und der Natur des Systems, in dem der Mensch lebt. Führt man diese Trennung nicht durch, so führt dies in der Debatte zu allerlei begrifflichen und logischen Verwirrungen. Der Satz, der beide Fragen vereint und somit vermischt, lautet: Der Mensch ist entweder frei oder unfrei. Ist er frei, so kann sich das sowohl auf die Natur des Menschen als auch auf das System, in dem er lebt, beziehen. Das Gleiche gilt, wenn er unfrei ist. Die Frage nach der Natur des Menschen lässt sich mit dem Satz, der Mensch ist entweder ein freies Wesen oder ein unfreies Wesen, stellen. Es ist diese Frage nach der Natur des Menschen, die die Auseinandersetzung im philosophischen wie auch im religiösen Sinne kosmisch macht. Die amerikanischen Gründerväter haben ihre Überzeugung über die Natur des Menschen in einen Satz ewiger Schönheit gegossen. Zitat: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden sind, worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Zitat Ende. Die Verfasser dieses Textes geben sich damit als Anhänger des Menschen als Resultat göttlicher Schöpfung und göttlicher Beseelung zu erkennen. Das Cogito ergo sum, lateinisch ich denke, also bin ich, die selbstbewusste Erkenntnis des Menschen für seine eigene Person, sein Ich als Grundlage der Freiheit, wird als göttliches Geschenk aufgefasst. Damit sind die Freiheit der Person, ihr Wert als Individuum und die Würde des Menschen nicht in das Ermessen anderer Menschen gestellt. Kein Fürst, kein König, kein Tyrann, keine Mehrheit hat das Recht, dem Einzelnen diese Eigenschaft abzusprechen. Der Mensch ist freies Wesen ohne Zubilligung dieser Eigenschaft durch Dritte. Alles andere leitet sich dann automatisch daraus ab. Die Gesellschaftsordnung der Freiheit ist damit nach göttlichem Naturrecht die einzig zulässige Form menschlichen Zusammenlebens. Und damit auch staatlicher Ordnung. Aus der Anerkenntnis dieses fundamentalsten aller Menschenrechte leitet sich auch ab, welche Grundvoraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine Gesellschaftsordnung diese Freiheit garantieren kann. Sie muss auf den 5 Säulen ruhen, die Igor Schafarewitsch als die Grundlagen jeder freien Zivilisation identifiziert hat. Diese sind: erstens Individualität, also Anerkenntnis des Wertes und der Würde des Menschen als Individuum, nicht als Rad im Getriebe einer Maschine und als Teil einer amorphen Masse. Zweitens, privates Eigentum, als Grundvoraussetzung für die Umsetzung von freien Entscheidungen in einer materiellen Welt. Das ist der Gegensatz zur vollständigen totalen Abhängigkeit und Sklaverei eines dem Individuum entfremdeten gesellschaftlichen Begriffes vom Staatseigentum oder Volkseigentum, der sicherstellt, dass das Individuum zum Bittsteller und Opfer der Willkür degradiert wird.